Zitrone, meine Herren, was ich seit Jahren vertreten habe. Es wäre ein Glück für ganz Europa, wenn wir schnellstens einen Frieden der Verständigung haben könnten. Für die Verteidigung unseres Landes, für die Verteidigung von Heim und Heer, wird und muss das Volk eintreten. Von der Führung des Krieges für irgendwelche Vergewaltigungsziele will unser Volk nichts wissen. Dem werden wir Sozialdemokraten, darüber täuschen Sie sich nicht, uns aufs Entschiedenste widersetzen. Über den Frieden der Verständigung, für den wir alle Zeit eingetreten sind, höhnen die Altdeutschen, als über einen Verzichtsfrieden. Was soll das heißen? Und was, auf was verzichten wir überhaupt? Wir verzichten auf die Fortsetzung dieses Krieges. Wir verzichten auf hunderttausende Tote und hunderttausend Trübel. Wir verzichten auf tägliche Lasten von 100 Millionen. Wir verzichten auf die weitere Verwüstung Europas. Wir verzichten aber auf kein Stück deutschen Landes und kein Stück deutschen Gutes. Wir verzichten auf das, was wir gar nicht besitzen. Wir verzichten auch auf die Illusion, dass der Krieg einen Gewinn bringen wird, der uns nicht zusteht, für den wir weitere furchtbare Opfer bringen müssten und den wir doch nicht erreichen würden. Wir verzichten darauf, andere Völker zu vergewaltigen und zu unterdrücken. Wir verzichten aber nicht darauf, dass das deutsche Volk als ein freies Volk aus diesem entsetzlichen Kriege hervorgeht. Würden heute die englische und französische Regierung so, wie es die russische Regierung schon getan hat, auf Annexionen verzichten, und würde die deutsche Regierung das durch den gleichen Verzicht, den Krieg zu beenden, die nun Eroberungsziele fortsetzen wollen, dann, meine Herren, verlassen Sie sich darauf, dann haben Sie die Revolution im Lande.